2. Entschuldigung, wie komme ich am besten zum Bahnhof? Zu Fuß ist es ziemlich weit. Sie können mit einem Taxi fahren oder den Bus nehmen. Lieber den Bus. Aber ich habe keine Fahrkarte. Die Fahrkarten bekommen Sie da im Zeitungsladen. Sie müssen die Linie 12 nehmen. Die fährt direkt zum Bahnhof. Entschuldigung, wie komme ich am besten zum Bahnhof? Zu Fuß ist es ziemlich weit. Sie können mit einem Taxi fahren oder den Bus nehmen. Lieber den Bus. Aber ich habe keine Fahrkarte. Die Fahrkarten bekommen Sie da im Zeitungsladen. Sie müssen die Linie 12 nehmen. Die fährt direkt zum Bahnhof.